musst du schaffen. Bis spät in die Nacht bist du zusammenbrichst. Junge, sei nicht undankbar und denk an deinen Papa und an die 20 anderen. Denn du willst, dass alle was zu beißen haben und dass da noch was übrig bleibt. Dann vergiss doch deinen Feierabend und hör nie mehr zu schaffen auf. Früher hast du dir eine Familie gewünscht, aber sowas gibt's schon lange nicht mehr. Denn heute zählt für alle nur noch der Job. Für was anderes ist keine Zeit. Sie sagen dir, wenn du nur genug schaffst, dann bist du eines Tages frei. Doch die Ablösesumme für den Sozialdienst, die schaffst du niemals herbei. Es ist das Jahr 2080 und es gibt keine Kinder mehr. Alle schaffen nur noch ohne Ziel und Verstand und sterben gemeinsam aus. Manchmal denkst du daran, wie es früher wohl war, als es noch nicht die Mauern gab. In den Köpfen und um das Land herum, das dem Heer der Rentner gehört. Dein Fluchtversuch ist schiefgegangen, denn sie zogen dich aus dem Meer. Bevor du Tunesien erreichen konntest, wo heute die